Es gibt gute Tage und blöde Tage. Und um so einen richtig blöden Tag geht es jetzt. Ich hab verschlafen, na der Tag geht gut los. Ich renne schnell zum Bäcker, warum starren denn alle bloß? Mein Hosenstall steht offen, ich werde feuerrot. Oh yeah. Ich will ihn ganz schnell schließen, da fällt runter mein Brot. An der Kasse soll ich zahlen, doch mein Geld ist weg. Oh Mann, oh Mann. Ich hab es wohl verloren, bekomm nen Riesenschreck. Steh endlich vor der Haustür, pitschnass, weil es gießt. Wo ist denn nur der Schlüssel? Der ist drin, so ein Mist. Mann, ist das blöd. Blöd, Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd. Blöd, Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd. Blöd, Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd. Blöd, Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd. Blöd, Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd. Blöd, Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd. Mann, er kommt nicht, ich breche auf das Haus. Im Kühlschrank, da herrscht Leere, ich muss wohl noch mal raus. Ich rase schnell zur Bahn, doch die fährt gerade weg. Ein gemeiner Vogel bombardiert mich mit Dreck. Ich gehe in die Knie, da macht die Hose ratsch. Habe nasse Füße, denn ich stehe im Matsch. Plumps auf eine Parkbank, und was mach ich jetzt? Da klebe ich auch schon fest, hab mich in Kaugummi gesetzt. Mann, ist das blöd! Mann, ist das blöd. So blöd. Mann, ist das blöd. So blöd. Zu allen Zeiten, von allen Seiten sind es Pleiten, die mich begleiten. Zu allen Zeiten, von allen Seiten sind es Pleiten, die mich begleiten. Das ist ja so blöd. Mann, ist das blöd, blöd, blöd. Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd, blöd, blöd. Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd, blöd, blöd. Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd, blöd, blöd. Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd, blöd, blöd. Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd, blöd, blöd. Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd, blöd, blöd. Mann, ist das blöd, Mann, ist das blöd, blöd, blöd. Mann, ist das blöd. Nach so einem richtig blöden Tag kann's eigentlich nur besser werden.